NDR Zeitzeichen. Stichtag heute. 27. März 1871. Der Geburtstag des Schriftstellers Heinrich Mann. Der Blick auf Lissabon zeigte mir den Hafen. Es wird der letzte gewesen sein, wenn Europa zurückbleibt. Er schien mir unbegreiflich schön. Eine verlorene Geliebte ist nicht schöner. Der elegante, aristokratisch wirkende ältere Herr an Bord des Dampfers Nea Hellas schaut bedrückt auf die Küste, die sich immer weiter von ihm entfernt. Seine Heimat Deutschland musste er bereits 1933 verlassen. Gegen Dekadenz und moralischen Verfall, für Zucht und Sitte in Familie und Staat, ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann. Dass er jetzt auch noch aus Europa fliehen muss, quält den 69-Jährigen zutiefst. Heinrich Mann fühlt sich als Europäer durch und durch. Alles, was mir gegeben war, hatte ich an Europa erlebt. Lust und Schmerz eines Zeitalters, das meines war. Aber mehreren anderen, die vor meinem Dasein liegen, bin ich auch verbunden. Überaus leidvoll war dieser Abschied. Das griechische Schiff ist eher Bretterklasse als Luxusliner. Und restlos überfüllt mit all den Verzweifelten, die 1940 im letzten Moment Hitlers Truppen zu entkommen versuchen. Alma Mahler-Werfel, ebenfalls an Bord, schreibt in ihren Erinnerungen von einem verwahrlosten Speisesaal und ekelhaftem Essen. Heinrich Mann blieb in seiner Kabine, weil ihm schlecht war. Auch war er böse auf die Welt. Als sein Neffe Gulu ihn besuchen ging, lag er im Bett und zeichnete gerade Weiber mit großen Busen, manchmal auch nur letztere allein. Der Schriftsteller ahnt wohl, dass diese trostlose Reise ein Vorgeschmack auf sein künftiges Leben ist. Seine letzten Jahre wird er in ständig wachsender Armut verbringen, kaum Anerkennung für seine Arbeit finden und, die wohl größte Schmach, finanziell vom Bruder Thomas abhängig sein. Kurz vor seinem Tod zieht er ein bitteres Resümee. Eigentlich haben sie mich nie gemocht. Heinrich Mann leidet nicht nur darunter, dass er im Schatten des jüngeren Bruders steht, der 1929 für seine Buddenbrooks den Literaturnobelpreis bekam. Es kränkt ihn auch, dass er nach 1945 im Westen Deutschlands völlig ignoriert wird. Das war natürlich eine Reaktion darauf, dass man Heinrich Mann als Kommunisten und Stalin-Verehrer verortete und mit denen wollte man nichts zu tun haben. Der Germanist und Politikwissenschaftler Günther Rüther. In seiner Biografie über Heinrich Mann porträtiert er den Schriftsteller als Idealisten, der von einer besseren Welt träumt und mit seinen Werken dazu beitragen will, sie zu gestalten. Bisweilen hat sich Heinrich fatal geirrt, etwa in der Einschätzung Stalins, den er als Hitlerbezwinger feiert, wie viele Intellektuelle nach dem Zweiten Weltkrieg. Dennoch bleibt er einer der wichtigsten Schriftsteller seiner Zeit. Er ist natürlich ein ganz bedeutender Autor des 20. Jahrhunderts. Sein Werk ist faszinierend, erhellend, begeisternd, fantasievoll, also eine Einladung zum Lesen. Heinrich Manns Leben ist ein ständiges Auf und Ab, mit rauschenden Erfolgen und schmerzlichen Niederlagen. Geprägt von den politischen Katastrophen, aber auch von den Widersprüchen seiner Person. Der Kämpfer für Frieden und Gerechtigkeit ist zugleich ein Snob, Hallodri, Schürzenjäger und Genussmensch. Das gute Leben war nicht nur eine politische Maxime, sondern auch eine ganz individuelle. Er wollte eben wie ein Aristokrat gut leben. Am 27. März 1871, heute vor 150 Jahren, wird Heinrich Mann in Lübeck geboren. Als ältester Sohn einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie. Eigentlich soll er einmal das Familiengeschäft übernehmen. Heinrich kommt allerdings mehr nach seiner Mutter, die brasilianische Wurzeln hat und einen Hauch Exotik in die steife Patrizierwelt bringt. Sie veranstaltet Maskenbälle, spielt wunderbar Klavier, liebt die Literatur. Der Vater, der später auch Senator wird, ist dagegen eher nüchtern und kühl. Sein Geschäft war, Getreide zu kaufen, es zu lagern und es zu verschiffen. Als Knabe nahm er mich auf die Dörfer mit. Er ließ mich ein Schiff taufen. Er stellte mich seinen Leuten vor. Das alles schlief ein, als ich zu viel las. Der Gymnasiast schwärmt für Heinrich Heine und Theodor Fontane, zeichnet viel und schreibt schwülstige Gedichte. Mit 18 verlässt er die Schule ohne Abitur, um in Dresden eine Buchhändlerlehre zu beginnen, die er bald schon wieder abbricht. Heinrich geht nach Berlin, wo er beim Fischer Verlag volontiert, sich aber auch begierig auf die Kultur der Reichshauptstadt stürzt. Noch mehr ziehen ihn allerdings die Bars und Bordelle an, was ihm auf Dauer nicht besonders gut bekommt. Weil er ein wirklich liederliches Großstadtleben in Berlin geführt hat. Permanent Frauen, ein Leben ohne Schlaf und mit mangelnder Ernährung, das schafft den stärksten Jungmann. Nach einem Blutsturz muss der 21-Jährige für längere Zeit ins Sanatorium. Als er durch den frühen Tod des Vaters ein kleines Erbe bekommt, beschließt er, Schriftsteller zu werden. Heinrich beginnt ein unstetes Nomadenleben zwischen München, Berlin, Nizza, Rom und Florenz. Dabei schreibt er wie am Fließband. Novellen, Romane und Zeitungsartikel ganz im Geist der Zeit. Er ist im Wilhelminismus aufgegangen. Er hat sich mit dem Kaiser identifiziert, mit dem Gottesgnadentum. Er war gegen den Parlamentarismus und er schrieb auch gegen die Juden. Also es gibt im frühen Werk von Heinrich Mann einen starken antisemitischen Zug. Durch seine Beschäftigung mit französischer Literatur und Philosophie setzt allerdings eine Kehrtwende ein. Heinrich Mann wandelt sich zu einem der schärfsten Kritiker des Kaiserreichs. 1905 erscheint sein Roman Professor Unrat, die Geschichte des tyrannischen Gymnasiallehrers Rath, der den Reizen der Tingeltangel-Künstlerin Rosa Fröhlich verfällt. Ihr Haar war rötlich, eigentlich rosig, fast lila und enthielt mehrere geschliffene grüne Glasstücke. Die Brauen über den trocken blauen Augen waren sehr schwarz und kühn, aber der Glanz der schönen bunten Farben in ihrem Gesicht, rot, bläulich, perlweiß, hatte gelitten vom Staub. Seine bissige Abrechnung mit der Doppelmoral des Bürgertums wird zunächst kein überragender Erfolg. Doch mit Josef von Sternbergs Verfilmung, die 1930 unter dem Titel Der blaue Engel Marlene Dietrich zum Weltstar macht, wird auch Heinrich Mann international berühmt. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Marlenes legendäres Lied könnte für den Autor selbst stehen. Der so vornehm wirkende Senatorensohn ist ein Casanova, unermüdlich auf der Jagd nach Liebe. Dabei bevorzugt er Damen der Halbwelt mit üppigen Formen. Seinem indignierten Bruder gesteht er: Mein Hauptinteresse war die Frau. Ich habe mit meiner Naivität, solange es irgend ging, nur meine Sinnlichkeit gelebt. Nach zahllosen Affären lernt Heinrich 1912 die Prager Schauspielerin Mimi Canova kennen, die er kurz vor Beginn des Ersten Weltkrieges heiratet. Mit ihr bekommt er 1916 sein einziges Kind, die Tochter Leonie. Das hindert ihn jedoch nicht an weiteren Liebschaften zu Schauspielerinnen oder Bardamen, die in vielfacher Spiegelung in seinen Werken auftauchen. Die Betonung des Sexuellen in Heinrichs Romanen hat Thomas schon früh genervt. Diese schlaffe Brunst in Permanenz, dieser fortwährende Fleischgeruch ermüden, widern an. Dem Bruder mit seiner verdrängten Homosexualität und der pedantisch geordneten Großbürgerexistenz ist Heinrichs Lotterleben zuwider. Noch mehr geraten die beiden allerdings über den Krieg aneinander, den Heinrich strikt ablehnt. 1915 verfasst er einen Essay über den französischen Schriftsteller Émile Zola und dessen politisches Engagement. Dieses Zusammengehen von Geist und Tat hat Heinrich Mann zutiefst bewegt. Und er wollte im Grunde genommen das Gleiche leisten. Er wollte nicht nur schreiben, sondern er wollte auch in das politische Geschehen aktiv eingreifen. Der Schriftsteller weiß, sein Werk wird menschlicher dadurch, dass es auch politisch wird. Der Roman soll nicht nur schildern, er soll bessern. Und die Poesie der Demokratie ist doch wohl üppiger und hinreißender als jeder andere. Weil er im Zola-Essay auch die Kriegsbegeisterung seines Bruders attackiert, bricht der empörte Thomas jeden privaten Kontakt ab. 1918, direkt nach dem Krieg, erscheint Heinrichs Roman Der Untertan, den er schon 4 Jahre zuvor geschrieben hat, der aber in der allgemeinen Kriegshistorie nicht mehr erscheinen konnte. Ich möchte fast sagen, zu seinem Glück. 1918 war das Interesse an diesem Thema der Kritik am Wilhelminischen Reich sehr viel größer und er schaffte also eine Riesenauflage. Mit sarkastischem Spott schildert Heinrich die Entwicklung eines obrigkeitshörigen Hurra-Patrioten, der nach oben buckelt und nach unten tritt. Dietrich Hässling war ein weiches Kind, das am liebsten träumte, sich vor allem fürchtete und viel an den Ohren litt. Schon in der Schule lernt der weiche Knabe, andere, noch Schwächere zu malträtieren, wie den einzigen Juden der Klasse. Er steigt auf zum rücksichtslosen Unternehmer und Familientyrannen, das Musterexemplar eines Mitläufers, der auch bei den Nazis Karriere gemacht hätte. In den Jahren der Weimarer Republik wird der leidenschaftliche Demokrat Heinrich Mann gefeiert und verehrt. Da erreichte er nun eine Bekanntheit, die über die von Thomas fast hinausging. Man kann sagen, er wurde zum Mann der Republik. Seine Beiträge zierten die Titelseiten der damaligen Zeitung. So haben ihn aber auch die Nationalsozialisten von Anfang an im Visier. Nach Hitlers Machtantritt ist er einer der Ersten, der emigriert. Nur mit einem Regenschirm verlässt er seine Wohnung, fährt nach Kehl am Rhein und überquert zu Fuß die französische Grenze. Das Exil in Südfrankreich ist für ihn weniger belastend als für andere. Heinrich Mann fühlt sich als Europäer mit starker Verbindung zur französischen Kultur. Biograf Günther Rüther: Er hat sich dem europäischen Gedanken von ganz früher Stunde an geöffnet und hat öffentlich für dieses Europa geworben, insbesondere für die deutsch-französische Freundschaft. Da war er ganz vorne weg. Der Schriftsteller wird zu einem Führer der Emigration. Seine Bemühungen um eine Volksfront gegen Hitler werden auch von Moskau gern gesehen und bescheren ihm erhebliche Zuwendungen. Zugleich schreibt er in dieser Zeit seine wohl wichtigsten Romane, Die Jugend und die Vollendung des Königs Henri IV. Es ist im Grunde genommen sein Lebenswerk, eines der bedeutendsten Werke deutscher Exilliteratur. Den humanistischen König Heinrich IV., dem die Versöhnung und das Wohl des Volkes über alles gehen, gestaltet er bewusst als Gegenfigur zu Hitler. Selbst Thomas ist angetan. Das ist große Literatur. Ein Werk von kühnem und neuem Wurf, glanzvoll, heiter und stark, von schlichter und hoher Moralität. Die Synthese aller Gaben seines Autors. Die Vereinigung ferner zweier Kulturen, der deutschen und der französischen. Als Hitlers Truppen in Frankreich einmarschieren, muss der fast 70-jährige Heinrich mit seiner zweiten Frau Nelly auf Ziegenpfaden über die Pyrenäen nach Spanien fliehen. Mit größter Mühe erreichen sie Lissabon. Heinrichs Neffe Golo erinnert sich: Ich bin ja mit ihm nach den USA gereist, im gleichen letzten Schiff, was von Portugal nach New York gehen konnte. Er war tief betrübt, Europa zu verlassen, das er so sehr liebte, vor allem Frankreich. Und ich möchte sagen, von vornherein entschlossen, in den USA unglücklich zu sein. Und da war es dann auch. Obwohl er weiterschreibt, findet Heinrich Mann in Amerika für seine Werke keinen Verleger. Außerdem wird er wegen seiner Moskauer Kontakte vom FBI überwacht. Zunächst hat er noch Nelly an seiner Seite, eine ehemalige Animierdame, die er 1929 in einer Berliner Bar kennengelernt hatte. Für Thomas ist die laute, etwas vulgäre und alkoholsüchtige Frau seines Bruders eine schreckliche Trulle und arge Hur. Sie versteckte ihre Reize nicht, sie kokettierte, war auch nicht besonders gebildet, aber das störte Heinrich überhaupt nicht. Er liebte sie. Sie machte ihm sein Leben zur Hölle, aber er liebte sie. Nelly leidet extrem unter den erbärmlichen Verhältnissen im kalifornischen Exil. 1944 nimmt sie sich nach 4 gescheiterten Versuchen das Leben, was Heinrich in tiefste Verzweiflung stürzt. Er vereinsamt immer mehr, wird krank und gebrechlich. 1949 bekommt er das Angebot, in Ost-Berlin Präsident der Akademie der Künste zu werden. Thomas riet seinem Bruder dringend, dieses hohe Amt anzutreten, aber Heinrich zögerte, weil er Ulbricht kennengelernt hatte. Und er wusste, was das für ein fieser Mensch ist. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass er nicht vorhatte, unter Ulbrichts Regime zu Ruhm zu kommen. Als Heinrich Mann am 11. März 1950, kurz vor seinem 79. Geburtstag, in einem Krankenhaus in Santa Monica im Sterben liegt, schreibt Thomas in sein Tagebuch: Natürliche Erschütterung, ohne Widerstand gegen dies Geschehen, da es nicht zu früh kommt und die gnädigste Lösung ist. Im Zeitzeichen erinnerte Christiane Kopka an Heinrich Mann, der heute vor 150 Jahren geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über die britische Schriftstellerin Virginia Woolf. Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 5:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. WDR.de.